Zeuge Heinz Herrmann, Polen, Fabrikant, 43 Jahre alt, 83. Verhandlungstag, 28.08.1964. Heinz Herrmann, Sie sind wie alt? Oktober 1942 angekommen. Am 28. Oktober und zu welcher Tageszeit? In der Nacht. In der Nacht sind Sie angekommen? Das heißt, wir sind während des Tages angekommen, wurden aber während der Nacht, am Abend, also am Spätabend auswaggoniert. Und wo sind Sie auswaggoniert? Auf einem Nebengeleise des Auschwitzer Bahnhofes. Ja. Herr Herrmann, sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja, bitte. Herr Herrmann, Sie sagten, in der Nähe oder auf einem Nebengleis des Auschwitzer Bahnhofs sind Sie ausgeladen worden. Ja. Wissen Sie, ob dieses Nebengleis ganz in der Nähe des Lagertors endete? Nein, das endete nicht in der Nähe des Lagertors. Nein. Wir mussten noch ungefähr, ich nehme an, eine halbe Stunde marschieren, bevor wir ins Lager kamen. War das vielleicht so eine Art Güterbahnhof? Bitte? Ein Güterbahnhof, vor dem Hauptbahnhof in Auschwitz. Sie sind dann marschiert und wie groß war Ihr Transport etwa? Der Transport, der ins Stammlager eingeliefert wurde, von wo meinen Sie bitte? Ich meine zunächst, wie groß war der Transport, der in Auschwitz angekommen ist, aus der Riesenstadt? 1500 Menschen herum. Ungefähr. Und fand da eine Selektion statt? Ja, gleich am Bahnhof fand eine Selektion statt. Wir wurden ungefähr um die 200 Mann herum nach Auschwitz dann gebracht. Und die restlichen? Die restlichen wurden, so wie wir später gehört haben, vergast. Und wer hat denn diese Selektion vorgenommen? Diese Selektion wurde vorgenommen durch einige SS-Ärzte, darunter Dr. Mengele. Und es waren sehr viele SS-Leute dabei, es waren auch Häftlinge dabei, die halt nicht die Selektion davor, aber die bei dem Ausladen der Waggone anwesend waren. Ja, ein Zeuge, Sie kannten ja damals keinen Menschen, Sie kannten auch den Dr. Mengele nicht. Nein, ich habe ihn später kennengelernt. Sie haben ihn später kennengelernt und haben sich zurückerinnert, dass derjenige auch auf der Rampe war. Ja, ja. Oder auf diesem Gleis war, ja. Wieder ausgeladen worden ist. Ich hatte damals eine Verletzung an der Hand und wollte mich von meinem Vater nicht trennen. Und da hat er mich gefragt, was ich auf der Hand habe. Es war eine Schnittwunde. Und deshalb ist mir der Mann im Gedächtnis geblieben. Wie ist es mit Ihren Eltern gewesen? Sind die auch mit zu Ihnen ins Lager gekommen? Nein, nein. Auch mein Vater und meine Mutter nicht. Nicht. Nun, Herr Zeuge, haben Sie sonst noch jemanden erkannt von diesen SS-Leuten, die bei der Rampe waren? Nein. Nein. Sie sind dann ins Lager eingewiesen worden und ich nehme an, dass Sie dort dann erst durch eine irgendwie durch eine Brause gingen und andere Kleider bekamen und die Haare abgenommen wurden und Sie kamen dann wohin, wo wurden Sie untergebracht? Ich war zwei, drei Tage war ich auf Block Nummer 6 als Quarantänenblock. Von dort wurde ich nach Auschwitz, nach Buna gebracht. Nach Buna? Mit dem kompletten Transport, Theresienstädter Transport. Mit dem kompletten Theresienstädter Transport. Moment, Herr Zeuge, da muss ich jetzt zunächst mal fragen. Sie hatten uns doch gerade gesagt, Sie waren aus Theresienstadt gekommen, waren am Bahnhof selektiert worden. 250 Mann etwa gingen ins Lager. Ja, also diese 250. Diese 250. Diese 250 sind komplett nach Buna gekommen. Komplett nach Buna gekommen. Ja. Und wie lange haben Sie dort etwa gearbeitet? In Buna war ich ungefähr bis Anfang Februar 1943, hatte dann eine Verletzung und wurde auf den Krankenbau nach Auschwitz zurückgebracht. Was war das für eine Verletzung? Das war eine Fingerverletzung beim Kohlenabladen und man musste mal eine Fingeroperation durchführen, das abgefroren war. Da sind Sie nach Auschwitz gekommen in den Krankenbau. In Krankenbau. Und zwar war das, wie Sie eben sagten, etwa Anfang Februar 1943. In welchen Krankenbau sind Sie denn da gekommen? Ich bin gekommen, eingeliefert auf Block 28 und bin dann gelegen einige Wochen auf Block 21. Ja. Können Sie sich aus dieser Zeit noch an einen Sanitätsdienstgrad erinnern, der dort tätig war? Nein, ich kann mich nicht erinnern. Nein. Nicht erinnern. Sie waren dann in Block 21, wurden dort auch operiert. Auf Block 28 wurde ich operiert. 28, ja. Und nach Ihrer Entlassung sind Sie Installateur geworden? Nach meiner Entlassung bin ich Installateur geworden. Da war noch eine Zwischenperiode da. Ich bin erst in ein Kommando, das mit Grabarbeiten, Wasserleitungs- oder ja. Wasserversorgung hat das Kommando geheißen. Da ja. war ich ganz kurze Zeit. Ich war damals sehr schwach und konnte nicht durchhalten. Bin wieder auf eine kurze Zeit auf den Krankenbau, aber auf ganz kurze. Und von dort hat man mich dann in das Installationskommando, in ja. diese Bauleitung. Da wohnten Sie auf welchem Block? Auf Block 15. Oder 14a? 15a. 15? 15a. Ich teilweise 15, teilweise 15a. Weil Sie nämlich bei Ihrer Vernehmung in Haifa gesagt haben, es wäre 14a gewesen. Nein, das ist ein Irrtum. Ich habe 15a. 15, ja. 15a. Augenblick, ich will gerade mal das Original sehen. Nein, das spielt ja auch keine Rolle. Also Sie sagen heute 15a. Und als Sie nun Installateur waren, da wurden Sie wo zur Arbeit eingesetzt? Da wurde ich bei verschiedenen Arbeiten, Bauarbeiten eingesetzt. Ich war nicht in der Verwaltung, sondern in der Bauleitung und bei verschiedenen Außenarbeiten eingesetzt. Ja. Haben Sie in dieser Zeit auch den Angeklagten Kaduk kennengelernt? Ja, den habe ich kennengelernt. Den haben Sie kennengelernt und bitte sagen Sie uns, wann Sie ihn kennengelernt haben und bei welcher Gelegenheit und wieso Sie Näheres von ihm wissen. Ich habe den Angeklagten Kaduk nicht durch meine Arbeit kennengelernt, sondern durch die Tatsache, dass ich im Lager war und dass er im Lager bekannt war und als Blockführer und später Rapportführer eben allen Häftlingen bekannt war. Ja. Und was haben Sie von ihm insbesondere erlebt? Ich habe von ihm insbesondere, er war in der Zeit, nachdem der Lagerkommandant Hess abgelöst worden wurde von Liebehenschel. Und wann war das ungefähr? Das war ungefähr im Sommer 1943 muss das gewesen sein. Ja. Ja, im Sommer 1943 muss das gewesen sein. War eine ganz überraschend. Von diesem Kommandanten wurde Vergasungen im Lager, Selektionen im Lager abgeschafft. Wir eines Abends beim Abendappell plötzlich wurde uns den Juden wieder der Auftrag erteilt, von dem Blockältesten nach dem Appell stehen zu bleiben. Wir wurden in die alte Wäscherei Block Nummer 2 gebracht und Das Ganze war meiner Ansicht nach, muss das gewesen sein im Winter 43, 44, weil es war sehr kalt. Wir mussten uns entkleiden und eine Selektion wurde durchgeführt von den beiden Rapportführern Kaduk und Klausen, die beide ziemlich angeheitert waren. Der Klausen war, soweit ich mich erinnern kann, mit einer Schnapsflasche in der Hand. Der Klausen. Der Klausen, der Kaduk mit einem Spazierstock, den er umgekehrt gehalten hat. Und wir mussten an ihm vorbei marschieren, natürlich nackt. Und die Leute wurden von den beiden herausgezogen. Der Kaduk hat die Leute mit dem umgekehrten Spazierstock beim Hals herausgezogen aus der Reihe. Nebenan stand ein Pult mit einem Schreiben, wo ein Schreiber gesessen ist. Und er hat die Nummern notiert der Leute, die selektiert wurden. Wir, die nicht selektiert wurden, konnten von vorn wieder heraus. Die selektiert wurden, mussten durch den Hinteneingang auf die sogenannte Lagerallee und kamen dann ich weiß nicht, was da weiter mit denen war, sie kamen dann scheinbar in einen Quarantänblock. Dann gingen verschiedene Gerüchte herum im Lager, dass die Leute waren ziemlich ungefähr 3-4 Tage im Lager oder noch länger. Es gingen Gerüchte herum, dass sie nicht vergast worden sind. Ich weiß auch nicht mehr genau, ich weiß nur, dass bei mir im Kommando ein junger Bursch gearbeitet hat, dessen Vater damals selektiert wurde und der den Vater im Lager nicht mehr gesehen hat. Ob er ihn überhaupt noch mal gesehen hat, das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Also Sie sagen jedenfalls, es war im Winter 43/44. Sie mussten nach dem Abendappell in der alten Wäscherei sich einfinden, mussten dort nackt durch die Wäscherei durchgehen. Klausen und Kaduk waren zugegen. Beide sortierten Leute aus und Sie haben gesehen, dass mit dem Stock, ja, sicher. Wie er mit dem umgekehrten Stock im Gedächtnis geblieben, das ist die Leute herauszog. Ewiger Eindruck geblieben. Ja. War ein Arzt dabei? Es war kein Arzt dabei, es war kein Offizier dabei. Es war nur wir, die Selbstselektion wurde bei uns auch Rapportführerselektion genannt. Ja. Weil sie eben nur von den beiden Rapportführern durchgeführt wurde. Sagen Sie bitte, was waren das für Leute, die da herausgeholt wurden? Schwache Leute, die in deren Augen arbeitsunfähig waren. Ich frage das deshalb, weil Kaduk immer und immer wieder behauptet, er hätte nur bei einer Selektion teilgenommen, wo Leute ausgewählt worden seien, die auf Transport gehen sollten für ein anderes Lager als Arbeiter. Davon weiß ich nichts. Also Sie sagen, es waren ausgesprochen schwache Leute. Schwache Leute, ja. Nun, sagen Sie bitte, die waren auch aus Ihrem Block Leute dabei, die da ausgesucht worden sind? Das kann ich nicht wissen, das kann ich mich nicht erinnern. Ob von meinem Block waren dabei Leute waren, das kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, dass, wie gesagt, ein Bursch bei mir in meinem Kommando war, ein junger Bursch ungefähr in meinem Alter muss er gewesen sein, dessen Vater damals selektiert wurde und der den Vater nicht mehr gesehen hat. Ja, ich frage nämlich deshalb, weil wir heute Vormittag einen Zeugen gehört haben, der uns gesagt hat, nach dieser Selektion seien die Ausgesuchten und die Nicht-Ausgesuchten gemeinsam hinten aus dieser Baracke wieder rausgegangen und in ihre Wohnblocks gegangen. Erst am nächsten Tag hätten sie dann gefehlt. Das ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Ich kann mich erinnern, wir sind von vorn herausgegangen und die anderen von hinten wurden aufgestellt in Reihen. Ja. Und da ist mir das in Erinnerung geblieben. Nun, sagen Sie bitte, sind Sie auch einmal mit einem Transport nach Warschau gekommen? Nein, ich bin gar nicht nach Warschau gekommen. Aber ein Dr. Weinstein. Dr. Robert Weinstein. Was wissen Sie von dem? Dieser Dr. Robert Weinstein war ein Landsmann von mir aus derselben Stadt, mit dem ich mich dort, den ich kannte dort. Und der arbeitet in der Werkhalle Union als Nachtpförtner. Und eines Tages, diese Arbeitskommandos waren transportgeschützt, mehr oder weniger. Eines Tages am Abend wurde ein Transport zusammengestellt. Das war, man sagte es, es war der Aufruf für Aufräumungsarbeiten im Ghetto Warschau. zusammengestellter Transport. Diese Transporte wurden, die Leute, die in diese Transporte eingeteilt wurden, wurden vom Blockältesten während des Appells verlesen. Dieser Mann wurde nicht bei dem Appell verlesen, wurde nachher von Kaduk vom Block geholt und in den Transport hereingesteckt. Er war nicht in den Transport drin. Es waren Leute von diesen wirtschaftlich wichtigen Kommandos und waren nicht in Transporte eingeteilt, normalerweise. Also dieser Dr. Weinstein war nicht verlesen worden? Nein. Und ist dann von Kaduk? Ist dann heraus, das hat er mir erzählt. Das hat Weinstein Ihnen erzählt. Der Transport ist noch ziemlich lange am Abend im Lager gestanden, bevor er abtransportiert wurde. Ja. Und ich hatte Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Das war auf der Lagerstraße, wo auch unser Block gelegen ist und ich mit ihm die Möglichkeit hatte zu sprechen. Es war damals keine Lagersperre, wie der Transport abgegangen ist. Nun, sagen Sie bitte, war Kaduk mehrfach betrunken? War fast immer betrunken. War fast immer betrunken. Oder stark angeheitert. Galt er im Lager als besonders grausam? Ja. Ich glaube, nicht zu übertreiben, wenn ich behaupte, dass er unter die grausamsten Leute des Lagers gehört, zu den grausamsten Leuten des Lagers gehört hat. Und sagen Sie bitte, hat er auch viele Leute gemeldet? Ja, es waren oft Meldungen von ihm, die auch leider sehr oft tragische Folgen gehabt haben. Und da habe ich auch einen besonderen Fall, der mir in Erinnerung geblieben ist. Das ist, da habe ich damals in der neuen Sauna gearbeitet, auch bei meinen Installationsarbeiten, und da wurden Frauen, ich weiß nicht, müssen wir was von den Frauenblocks während der Arbeitszeit zur Entlausung gebracht oder zum Baden gebracht. Und ein junger Bursch, ein slowakischer Jude, den ich gut kannte, hat dort unter den Leuten seine Schwester erblickt. Und hat natürlich irgendeine Möglichkeit gesucht, mit der Schwester zu sprechen. Er wurde dabei von Kaduk erwischt und an der Stelle sehr schrecklich verprügelt und mit den Füßen gestoßen und mit den Fäusten geschlagen, kam zur Meldung. Und da erinnere ich mich nicht, ob es am selben Tag war oder am nächsten Tag war, bekam er als Strafe 25 Stockhiebe am Appellplatz. Während des Appells, also wie wir gesagt haben, öffentlich, auf dem entblößten Körper, und wurde dabei so verletzt, dass er einige Tage darauf verschieden ist im Krankenbau. Und das habe ich wieder von einem gemeinsamen Freund gehört, dessen der Hilfspfleger im Krankenbau war und der mir das gesagt hat. Sagen Sie bitte, diese Prügel wurden verabreicht, wie Sie eben sagten, auf dem Appellplatz. Ja. In Auschwitz I, wo war der Appellplatz? Der Appell vor der Küche. Vor der Küche. Ja. Stand da auch ein Bock? Der Bock wurde hingebracht. Und wann war diese Prügelei? Diese spezielle, ja. Meinen Sie? Oder? Ja, diese da, ja. Da muss ich ein bisschen nachdenken, weil das war... Das kann nur gewesen sein nicht früher als im Frühjahr 1944. Ja. Ich frage Sie deshalb so genau, weil uns Kaduk erst heute Vormittag erklärt hat, dieser Bock habe im Block 11 gestanden, die Prügelstrafen seien im Block 11 vollstreckt worden und es sei gar nicht möglich, dass ein Häftling das zugesehen habe. Das ist nicht richtig, die Prügelstrafen waren auch öffentliche Prügelstrafen. Ja. Es stimmt zwar, dass Prügelstrafen auch auf dem 10. Block, auf dem 11. Block verabreicht wurden. Ich selbst habe dort einmal eine solche Strafe bekommen. Aber es gab auch öffentliche Verprügelungen. Haben Sie auch einmal bemerkt, dass Karduk verschiedene Leute auf eigene Faust in das Notizbuch schrieb? Ja, das Notizbuch, das war eine, dass jeden Menschen, den er erwischt hat und den er zur Meldung gebracht hat, er in sein Notizbuch eingeschrieben. Er hatte ein Notizbuch gehabt und hat dieses Notizbuch natürlich die Nummern in dem Notizbuch behalten und die Leute waren dann schon nicht mehr sicher vor ihm nachher. Nun, Herr Zeuge, als Sie dann wegkamen von Auschwitz, wie viele Menschen befanden sich da in dem Zug, dem Sie angehört haben? In dem Zug, den ich angehört habe, befanden sich ungefähr an die 5.000 Menschen. Ja. Bitte, das weiß ich vom Hören sagen, das habe ich, die Leute nicht gezählt. Aber so habe ich gehört, es waren 5.000 Leute. Ja. Und wo und wann sind Sie vom Lager Auschwitz wegmarschiert? Wir sind am 18. Januar 1945 in den Abendstunden von Auschwitz abmarschiert. Und zwar wurden die Transporte am Abend zusammengestellt und in der Nacht sind wir abmarschiert. Da ist bei der Abschrift ein Schreibfehler unterlaufen. Auf Platz 12.540 muss es statt 500 5.000 Menschen handeln. Im Original steht auch 5.000. Ja, wann war das nochmal? Im Januar 45, ja? Am 18. Januar 1945. Am 18. Januar am Abend sind Sie wegmarschiert und Sie schätzen, dass es ungefähr 5.000 Menschen waren. In welchen sind Sie in Fünferreihen marschiert? Ich glaube in Fünferreihen, ja. Ja? Fünferreihen, ja. Und wurden Sie von SS-Posten bewacht? Ja, es war ungefähr neben jeder 10., 12., 15., ich kann mich nicht genau erinnern, Reihe von beiden Seiten hier in Posten. Sind die zu Fuß gegangen? Zu Fuß gegangen, mitgegangen, ja. Und außerdem wurde der ganze Transport, dieser ganze Marsch, der sich schrecklich langsam fortbewegt hat, nachdem so eine lange Kolonne war und die Leute nicht so in körperlicher Verfassung waren, sehr, sehr langsam fortbewegt hat, wurde ständig von Leuten auch abpatrouilliert. Abpatrouilliert. Und haben Sie bei dieser Gelegenheit auch Karduk gesehen? Ich habe auch Karduk gesehen bei dieser Gelegenheit, ja. Und ich habe ihn bemerkt, ich habe auch gesehen, wie er und auch andere Leute, die nicht weiter marschieren konnten, erschossen haben und in Straßengraben geworfen haben. War Karduk damals zu Fuß oder mit einem Fahrzeug? Entweder mit einem Motorrad oder mit einem Wagen, ich weiß nicht, das kann ich mich nicht erinnern. Aber es haben außerdem auch noch viele andere Leute diese Transporte überwacht und Sagen Sie, sind Sie in diesem Zug ziemlich weit vorn oder ziemlich weit rückwärts gegangen? Wir sind als letzte Kolonne gegangen. Als letzte Kolonne? Als letzte Kolonne gegangen. Sodass Sie also auch besonders gut eigentlich beobachten konnten, was mit denen geschah, die nicht weiter konnten? Ja. Ich konnte sehr gut beobachten. Ich war damals in einer ziemlich guten körperlichen Verfassung und konnte das Ganze gut überblicken und übersehen. Und Sie haben mit eigenen Augen gesehen, wie Karduk Leute erschossen hat, die nicht weitergehen konnten? Ja. Er bestreitet das, er sagt, er wäre überhaupt nicht bei diesem Zug dabei gewesen. Wissen Sie, wie lange Karduk diesen Zug begleitet hat? Ob er bis nach Großrosen mitgegangen ist, oder? Das weiß ich nicht, das kann ich mir nicht. Wir sind im Ganzen nur zwei Nächte marschiert. Zwei Nächte marschiert? Marschiert, dann sind wir einwagoniert worden in irgendeinem Ort. Ich glaube, wir sind maximal zwischen 35 und 40 Kilometer marschiert. Weil sich das sehr langsam gezogen hat, der Marsch. Einwagoniert worden und nach Großrosen. Tja, ich habe keine Fragen mehr an den Zeugen. Sind von Seiten des Gerichts noch Fragen zu stellen? Nein. von Seiten der Staatsanwaltschaft? Haben Sie eine Vorstellung, wie viele Häftlinge von Kaduk auf diesem Marsch erschossen wurden? Ich habe keine Vorstellung. Es sind so viele erschossen worden, es sind so viele am Weg liegen geblieben. Ich habe kann keine. Können Sie sich an einen Fall noch genau erinnern? Also genau erinnern, damit meine ich, dass Sie in Ihrer Erinnerung sehen, dass es Kaduk gewesen ist und dass es ein bestimmter Häftling war. Ich kann mich an einen bestimmten Häftling nicht erinnern. Ich kann mich erinnern, dass es der Kaduk war. Ich kann mich an einen bestimmten Häftling nicht erinnern. Mit bestimmtem Häftling meine ich nicht, dass Sie etwa seinen Namen kennen, sondern dass Sie auseinanderhalten können. Da weiß ich, hat Kaduk einen Häftling erschossen und da waren es andere, die geschossen haben. Daran kann ich mich erinnern. Daran können Sie sich erinnern. Sind es mehr als zwei gewesen? Ja. Sie glauben es, ja. Bitte? Sie glauben, es waren mehr als zwei Häftlinge? Ich glaube, es waren mehr als zwei, es waren sicher mehr als zwei. Aber ich, wie gesagt, es sind so viele erschossen worden, dass man nicht auf Zahlen festlegen kann. Sie sagten, dass Sie am 28. Oktober 1942 nach Auschwitz gekommen sind und dass auf der Rampe dort eine Selektion stattgefunden hat. Sind die für die Gaskammer bestimmten Mit Lastkraftwagen abgeführt worden. Und zwar wurden die Frauen sofort auf Lastwagen gebracht worden. Und die Männer wurden dann selektiert und erst nachher auf Lastwagen verladen. Soll das heißen, dass die Frauen gleich wie alt sie waren? Es wurden sämtliche Frauen auf Lastwagen verladen. Ja. Haben Sie noch eine Vorstellung, wie viele Lastwagen das waren? Keine Vorstellung. Da können Sie nicht sagen. Danke sehr. Keine Fragen, danke sehr. Keine Fragen mehr. Herr Richter, Dr. Jugel. Herr Zeuge, können Sie sagen, bei dieser Selektion in der alten Wäscherei, wie viele damals selektiert wurden? Ich glaube zwischen 100 und 150 Leute. Und ob diese Leute dann umgekommen sind, das wissen Sie nicht. Sie wissen nur, dass das Gerücht war, die kämen woanders hin. Ich habe nicht verstanden, bitte. Ob diese Leute tatsächlich umgekommen sind, das können Sie nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich habe nur den Fall genannt, wo dieser junge Mann seinen Vater nicht mehr gesehen hat, der da bei dieser Selektion selektiert wurde. Dann habe ich eine andere Frage. Die Sache mit dem Dr. Weinstein. Ja. Wohin war dieser Transport bestimmt? Es war zur Aufräumungsarbeit nach Warschau als Straftransport oder so irgendwie war das genannt. Ich kann mich also nicht genau erinnern. Jedenfalls nicht zur Vernichtung. Nein. Als Straftransport war das betrachtet. Ich habe keine Frage mehr. Wir hatten noch Erklärungen abgegeben. Moment, ja, noch eine Frage. Welche Flugsnummer hatten Sie? 71.114, danke. Kaduk. Herr Direktor, ich möchte nur erwähnen, ich persönlich habe nicht entschieden in Auschwitz über Leben und Tod. Das ist nicht wahr. Die Selektion, die habe ich schon heute Vormittag abgegeben, das war Selektion, die ich persönlich und auch Klausen nicht durchgeführt habe. Das hat ein Arzt durchgeführt und der erste Untersturmführer oder Obersturmführer war es gewesen. Die haben es Selektion durchgeführt. Ich persönlich und Klausen haben keine Selektion durchgeführt. Zweitens, der Jude Weinstein zu dem Einsatz, wo er weggekommen ist, zum Transport. Das war ich nicht gewesen. Wir Blockführer und Rapportführer, wir hatten mit Einsatz der Juden oder mit Arbeitskräften gar nichts zu tun gehabt. Dazu war bestimmt der Arbeitseinsatzführer gewesen. Und zweitens war der Oberscharführer. Fries war gewesen, der Oberscharführer. Embrich war gewesen, der Unterscharführer. Schoppe war gewesen und der Unterscharführer Müller. Die haben die Häftlinge zum Arbeit eingesetzt. Wir Blockführer und Rapportführer haben die Häftlinge nicht zum Arbeitseinsatz eingesetzt. Herr Direktor. Ja, Der Zeuge hat ja gesagt, nicht Sie haben diesen Einsatz verfasst, der da vorgelesen worden ist, sondern das haben die Blockältesten verfasst, und da war dieser Weinstein nicht drauf. Und nachher hat der Weinstein diesem Zeugen erzählt, Sie hätten dafür gesorgt, dass er auch mit nach Warschau kommen sollte. Das heißt also, Sie haben an für sich den Arbeitseinsatz nicht geregelt. Aber, so der Zeuge, Sie haben dafür gesorgt, dass der Weinstein noch zusätzlich da angehängt worden ist. Da habe ich, ich war nicht zuständig, Herr Direktor, gewesen. Da war der Arbeitseinsatz gewesen. Also, gerade ja. Zuständig und nicht zuständig. Das war der Arbeits... War damals viel zu machen, wenn man wollte. Da war ich ja nicht, ich war nicht dabei gewesen, sagen wir mal. Das war gewesen der Arbeitseinsatz gewesen. Ich konnte im Arbeitseinsatz keine Vorschriften machen und er konnte mir auch kein... Als Vorschriften, Vorschriften ist hier dann, gar nicht der Rede. Ich durfte ja nicht einsetzen, keine Häftlinge, Herr Direktor. Ich persönlich nicht, auch die Blockführer dürften auch keine Häftlinge einsetzen. Naja. Dann nehmen Sie wieder Platz. Jetzt möchte ich ja zurückzukommen, Herr Direktor. Ja. Der Zeuge hat behauptet, ich wäre auf den Evakuierungsmarsch nach Großrosen. Ich habe den Evakuierungsmarsch nach Großrosen nicht mitgemacht. Ich bin erst am 19. und am 20. nach Auschwitz gekommen. Da war das Lager evakuiert. Und zweitens möchte ich darauf hinweisen, der Zeuge Toch, der hat mich ja belastet, ich hätte am 19. oder am 20. Januar 1945 in Auschwitz an der Küche einen Häftling Ackermann erschossen. Da konnte ich ja letztens Ende nicht gewesen. Ich war auf dem Transport gewesen nachher nach Mauthausen. Tja, ja. Das ist ja unmöglich. Es war nur ein Kadu gewesen und das war ich noch in Auschwitz. Herr Zeuge, bleiben Sie dabei, dass auf dem Rückmarsch von Auschwitz, Kaduk dabei war und dass Sie gesehen haben, dass er Menschen erschossen hat? Ich bleibe dabei. Der Kaduk hat unseren Transport zusammengestellt. Das ist eine Lüge, wenn er sagt, er war am 18. nicht in Auschwitz. Er ist von Block zu Block gegangen, hat die Leute in den Transport heruntergeschickt, die noch auf dem Block waren. Er war im Lager. Er hat mich selbst in die Reihe reingestellt, wo ich hingehört habe. Wir sind kommandoweise ausmarschiert aus dem Lager. Er hat Sie selbst noch in die Reihe eingestellt? Er hat mich selbst in die Reihe eingestellt. Am 18. Januar? Am 18. Januar, mich und meinen Freund Rudolf Steiner aus Wien, sind wir nebeneinander gegangen bei dem Ausmarsch, bei der Evakuierung. Herr Direktor, ich bleibe dabei, ich habe den Marsch nach Großrosen nicht mitgemacht und ich habe den Marsch gemacht nach Mauthausen. Und wenn ich den Marsch nach Großrosen gemacht hätte, dann konnte ich ja nicht am 19. oder 20. den Häftling Ackermann erschossen haben im Lager. Das ist, und sowas gibt es. Ich habe den Zeugen extra gefragt, wie lange Sie bei dem Transport dabei geblieben wären, hat der Zeuge gesagt, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich hatte Marschbefehl nach Mauthausen und in Mauthausen habe ich mich gemeldet und ich war bis zum Schluss in Mauthausen gewesen. Gut. Frage noch Bitte an den schön. Angeklagten Kaduk. Herr Kaduk, können Sie uns etwas sagen über die Anweisungen, die damals von der Kommandantur für die Abwicklung dieser Evakuierungsmärsche gegeben worden sind? Mir ist nichts bekannt. Ich habe mich an die Schutzauflage, ich habe meine Befehle von meinen Vorgesetzten grob ausgeführt, die ich bekam von meiner Schutzauflage, die habe ich ausgeführt. Ich habe keine Befehle von der Kommandantur bekommen. Ich unterstand den Lagerkommandanten, also sagen wir den Schutzauflageführer. Und das war damals gewesen der Obersturmführer Hessler, der zweite war gewesen Sell und der dritte war gewesen Josten. Ja, ich habe keine Befehle bekommen von der Kommandantur. Ja, gut, Herr Kaduk, was hat Ihnen denn die Schutzauflagerführung für Befehle für den Evakuierungsmarsch gegeben? Herr Rechtsanwalt, das ist eine Frage, ob Sie mir glauben. Ich war bei der Evakuierung am 18. Januar 1945 war ich nicht in Auschwitz gewesen. Ich habe Ihnen ja gesagt, ich war gewesen, am 1920 kam ich zurück, ich bleibe dabei der Sache und ich habe keinen Marsch nach Großrosen gemacht. Ich habe mich abgesetzt nach Mauthausen, weil ich dann erfahren habe. Ja, gut. Haben Sie aber gehört, unterstellt das, was Sie gesagt haben, ist richtig, haben Sie aber gehört, was andere Leute, die die Evakuierungsmärsche begleiten mussten, ihre Kameraden, was die für Anweisungen bekommen hatten? Gab es Anweisungen, die Schwachen, die nicht mehr gehen konnten, zu erschießen? Ich habe keine Anweisungen gehabt und ich habe auch keine erschossen. Ich habe Sie gefragt, ob Sie gehört haben, dass andere solche Anweisungen... Nicht gehört. Ich habe mich an die Schutzauflageführung gehalten, den Befehl, den ich von meiner Schutzauflage bekam. Was mit anderen Kompanien war gewesen, war, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Also dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Ich hatte den Eindruck, dass der Herr Herrmann, glaube ich, noch etwas sagen wollte. Wollten Sie ich noch habe etwas nicht sagen? Behauptet, dass der Kadung den Marsch nach Großrosen mitgemacht hat. Es war mit einem Fahrzeug keine Angelegenheit, den ganzen Transport binnen einer Stunde abzufahren. Man konnte immer wieder nach Auschwitz zurückkommen, man konnte ohne weiteres am 18. noch in Auschwitz wieder zurück sein, man konnte auch am 19. noch in Auschwitz zurück sein, wenn man den Wagen mit einem motorisierten Fahrzeug den Transport kontrollieren wollte und überblicken wollte. Ich habe ihn in Großrosen, beim Einlieferung in Großrosen, nicht gesehen. Nicht gesehen. Ich habe keinen Personenwagen gehabt, ich habe auch kein Motorrad gehabt. Ich hatte ein neues Fahrrad, Wehrmachtsfahrrad gehabt, Nummer 227. Mit dem Fahrrad bin ich in Auschwitz rumgefahren. Wenn keine Fragen mehr zu stellen sind, keine Erklärungen mehr abzugeben sind, Herr Zeuge, müssen Sie das, was Sie gesagt haben, beeiden. Können Sie das mit gutem Gewissen tun?